Unsere Brüder stehen auf der Barrikade. Unsere Brüder sind Bauer und Kolleg. Vorwärts internationale Brigade. Hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade. Hoch die Fahne der Solidarität. Spaniens Freiheit heißt jetzt unsere Ehre. Unser Herz ist international. Jagd zum Teufel die fremden Legionäre. Jagd ins Meer den Banditen-General. Jagd zum Teufel die fremden Legionäre. Jagd ins Meer den Banditen-General. Träumte schon in Madrid sich zur Parade. Doch wir waren schon da, er kam zu spät. Vor des internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vor des internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land. Dem Faschisten gesinde keine Gnade, dem Mund, der uns verrät.